So, schönen guten Abend. Ich bin ja jedes Mal immer noch verwirrt, weil das Ende von Tom, seinem Intro, am Ende so abgehackt ist. Das bringt mich immer noch ein bisschen aus dem Konzept. Deswegen muss ich hier erst nochmal klicken. Und ja, hier nochmal auf leiser drücken, damit jetzt nicht gleich wieder irgendwas passiert. Und dann bin ich gleich einsatzbereit. So, genau. Dann sage ich schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 14. Und weil der Tom die Woche nicht kann und ich bestimmt auf den Sack krieg, weil ich ihn jetzt angemeckert habe wegen dem Intro, obwohl er sich gar nicht wehren kann, haben wir heute den Ishi mit dabei. Und gleich den Real-Namen. Na, ich hab's noch irgendwie hingekriegt, weil ja, schönen guten Abend. Die Urlaubsvertretung sozusagen. Ja, dann grüße dich auch. Genau, ich muss hier irgendwie nochmal den Sound ein bisschen regeln und dann passt das genau. Oh, perfekt. Siehst du, genau mit dem Intro von dem Sound weggefadet sind wir dabei. Ja, genau. Der Ishi ist hier. Das ist so ein Typ aus dem Internet und irgendwie auch, ja, ich glaube, in der Schule saß ich mal irgendwie 4 oder 5 Jahre neben dem und von daher weiß ich ja, dass man mit dem quatschen kann und dann haben wir uns irgendwie mal wieder connected und zueinander gefunden. Ja, wir mussten, glaube ich, gezwungenermaßen vorne sitzen, oder? Also. Ja, ist ja immer so. Es gibt so die Leute, die hinten sitzen und Scheiß machen und dann gibt es irgendwie auch noch Leute, die vorne sitzen und Scheiß machen und unter besonderer Beobachtung stehen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Und dazwischen sitzen auch welche, die Scheiße machen. Also, das ist ja. Ja, ich weiß nicht, ob das nur bei uns so war oder ob das generell so das Konzept war, weil man wurde ja dann teilweise auch noch zu Leuten gesetzt, die dann doch eher so vorne sitzen, weil sie halt vorne Sitzer sind, ne? So mit dem, ich denke, da war so ein bisschen Deeskalation von der Strategie dahinter. So setze einen Unruhigen mit einem Ruhigen zusammen und ja, sorge für einen Normalpegel. Ja, hilft ja dann auch immer, weil die Ruhigen ja meistens auch die Besseren waren, ne? Und dann tut man auch den Notenschnitt so ein bisschen gerade ziehen. Ah, meinst du, da ist auch so Karrieredings dahinter? Ja, sicher. Kriegst Also. du als Lehrer Provision, wenn du irgendwie einen gewissen Schnitt durchbringst? Oder gibt es da so Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst? Weißt du da irgendwie Bescheid? Keine, also ich weiß es nur aus dem Studium. Also, das ist da doch ein sehr, ich weiß nicht, ist das ein sozialer Druck unter den Professoren, die sich dann dazu gezwungen fühlen, Klausuren besser zu bewerten? Ich kann es dir nicht sagen. Weil, also ich kenne das halt auch noch irgendwie von ganz früher aus der Schule. Da war es ja teilweise so, wenn der Notendurchschnitt zu übel war, wurde die Arbeit nochmal nachgeschrieben. Ja. Ich denke mal schon, dass der Lehrer irgendwie so den gewissen Auftrag hat, X% durchzubringen. Ja, also ich weiß es halt immer, dass man so eine gaußsche Glocke oder sowas da am Ende gerne hätte, ja. Also wie man die dann natürlich erreicht, dadurch, dass man dann die Arbeit so korrigiert, dass die Noten so gut werden, dass sie da irgendwie richtig liegen. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, je jünger die Kinder sind, desto leichter ist es. Weil da hinterfragst du das Ganze noch nicht. Da sagst du dann, oh, hier, 2, passt schon. Ich weiß mal, dass wir in der Grundschule, das ist so eine Erinnerung, die hängen geblieben ist, da hatten wir mal, das war in der 2. oder in der 3. Klasse, da hatten wir mal so eine Klassenarbeit geschrieben, da musste man so eine Seite Text abschreiben, weil man halt gerade irgendwie, weiß nicht, was man da gelernt hatte, Schrift halt, keine Ahnung, schreiben komplett, weiß nicht. Und da hatte ich auch irgendwie entweder der Lehrer mit mir oder ich ein Problem mit dem Lehrer oder das beruhte irgendwie auf Gegenseitigkeit. Und da hatte ich in diesem ganzen Text einen Fehler, einen einzigen und hatte eine 2 minus. Und da dachte ich mir dann auch so im Nachhinein irgendwie, das kann ja nicht stimmen. Also ich meine, Und das einzige Kriterium waren ja Fehler. wie lang war denn der Text? Also. Ja, keine Ahnung, gefühlte Ewigkeit, aber wenn halt 2. Klasse bist, dann könnten das auch 3, 4 Sätze gewesen sein. Ja, aber da muss man doch bei einem Fehler, da kann man doch noch eine 2 geben. Ja, aber wie gesagt, halt, da bist du halt so drauf, dahinter fragst du das Ganze noch nicht, da ärgerst du dich so und dann. Ja, ich weiß, ich meine, ich habe ja eh mit der Rechtschreibung und ich, das sind ja zwei totale Gegensätze. Aber ich weiß, in meinem ersten, ja, Diktat war das gar nicht. Also in der Grundschule ganz am Anfang mussten wir einfach Wörter auswendig lernen. und die dann auswendig gelernt hinschreiben. Und ich weiß, ich habe damals Wisse statt Wiese geschrieben. Das war sozusagen so der Anfang vom Ende. Hast du so ein generelles, also so ein grundsätzliches Problem mit Rechtschreibung? So, ich weiß nicht, als erstes fällt mir so das Stichwort Legasthenie ein, aber da kann ich noch nicht mal wirklich sagen, was das Krankheitsbild hundertprozentig ist, aber das bringt mir immer so in Verbindung, oder? Ist das einfach so, ja, Ich sehe das ja immer so, es gibt ja auch die Leute, die sagen, sie sind einfach nicht in der Lage zu rechnen und so bin ich nicht in der Lage zu schreiben. Also Legasthenie, gab es dann, glaube ich, auch eine Zeit lang gar nicht mehr so, dass man da irgendwie sagen konnte. Ich höre dich gerade nicht mehr. Jetzt ist er weg, der Isch. Aber das Gespräch ist noch da. Hat er auf Pause gedrückt? Tja, da sind die Verbindungen weggeflogen. Der hatte schon irgendwas erzählt vorher, von wegen, der hat irgendwie so Probleme mit seinem Anbieter. Müssen wir mal gucken, ob wir die Zeit überbrückt bekommen. Aber ich denke, das wird relativ schnell gehen. Tja, ich reiß einfach mal kurz die Musik auf. Ich kriege immer so Leute, die mit dem Internet Probleme haben. Oder das ist meins. Das könnte natürlich auch sein. Aber alle anderen sind noch da. Also mich würde es ja mal generell interessieren, weil es gibt ja dieses Krankheitsbild, was so Legasthenie beschreibt, wo du irgendwie ja, Sachen halt falsch schreibst, obwohl du das nicht willst oder dir dessen nicht bewusst bist. Und das wäre mal interessant, mit jemandem zu reden. Da kommt jemand. Einen schönen guten Tag, der Herr mit dem Internetproblem. Ich hoffe, jetzt bleibe ich. Ja, gucken wir mal. Ja, ich hatte mir gerade die Frage gestellt, wie das so ist, wenn du halt Jetzt aber auch dieses. hier. Jetzt haben wir Delay noch. Ja, das muss ich erst mal wieder einpendeln. Das passt schon. Wir haben natürlich auch jetzt vier Relays dazwischen. Also, ja, also ich muss dem echt dringend mal nachgehen. Ich bin also nicht nur ein Opfer meiner Rechtschreibung, sondern auch der Hardware, die hier zu Hause so rumsteht. Aber das ist schon irgendwie eine feste Verbindung, nicht so ein Funkgedöns. Jetzt bin ich gerade über Funkgedöns drin, weil das Festnetzgedöns gerade überhaupt nicht wollte. Naja, qualitativ geht das, ne, abwarten. Ja, ich hatte gerade gemeint, so, wenn du generell so ein Problem mit der Rechtschreibung hast und das irgendwie, ja, nicht bewusst falsch machst, wäre halt interessant, irgendwie das mal von jemandem beschrieben zu bekommen. Ja, ob das halt für, ja, aber für denjenigen ist das wahrscheinlich auch voll normal, dann kannst du irgendwie nichts drüber erzählen. Ich kann mir das halt nicht so vorstellen, weil ja auch so Dyskalkulie oder wie das heißt, ne, wenn du so mit dem Rechnen Probleme hast. Ja. Ja, also das ist einfach, du schreibst halt einfach ein Wort und das kommt dir halt alienmäßig vor und dann überlegst du, ob es falsch ist oder nicht und spätestens dann fängst du an zu korrigieren und machst es richtig verkehrt. Das habe ich bei einzelnen Worten, wo ich die jedes Mal hinschreibe und mir denke, das sieht doch voll scheiße aus, genau. Ja, so passt das dann auch bei mir. Und das hast du dann wahrscheinlich so über das komplette Schriftbild, wenn du so ein Problem damit hast. Also jetzt nicht du, aber so Mensch. Ja, also Mensch, der ich ein muss sagen, Problem damit ich fühle hat. mich da jetzt auch noch nicht so als extremes Opfer, aber so eine Rechtschreibkorrektur hilft doch durchaus, ja. Ja, Rechtschreibkorrektur ist essentiell. Ja, wobei man dann immer mal aufpassen muss bei den Wörtern, die unterschiedlich geschrieben werden, also respektive, wo man so mehrere verschiedene richtige Schreibweisen unterschiedliche Sachen bedeuten. So die Fallen der Sprache. Ja. So, ich muss jetzt erstmal. Warte mal, ich muss mir erstmal irgendwie was zu trinken holen. Diese Disconnects, die bringen mich immer aus dem Konzept. Dann stehst du da alleine da und dann. Ja, I'm very sorry. I'm Ja, very nee, sorry. nee, du bist ja nicht verantwortlich, das ist ja dein Telekommunikationsanbieter. Nee, also eher sozusagen hier meine Hardware. Also ich muss da wirklich mal, bin da voll am Analysieren schon gewesen und wir haben das jetzt anscheinend eingegrenzt, dass einfach von dem Router die Netzwerkverbindung irgendwann mal abbricht, ja. Lustigerweise funktioniert mein IPTV weiter. Das ist alles Schrott. Ich erzähle einfach mal was Tolles, weil wir wollen uns ja nicht nur aufregen hier. Ich habe mir so ein, wie heißt das denn? So ein ferngesteuerten Helikopter habe ich mir besorgt. Ich war da ja irgendwie, die sind ja jetzt die letzten Jahre ziemlich am Buben und du kriegst die irgendwie an jeder Ecke. Ja. Ich hatte mal, als die ganz, ganz neu rausgekommen sind, hatte ich mir mal so einen geholt für, keine Ahnung, irgendwie 20 Euro. So allererste Generation von diesen kleinen Dingern, die man halt so schön kaufen konnte. Mhm. Und den habe ich relativ schnell geschrottet und seitdem nichts mehr damit gemacht. Und ja, jetzt bin ich letzte Woche hier mal bei einem Kollegen in den Laden reingegangen, der halt so Teile hat, und bin mal ein bisschen Probe geflogen und habe ich so ein Ding mitgenommen. Und jetzt bin ich voll begeistert. Ich weiß nicht, hattest du schon so ein Ding in der Hand? Also mein Bruder hat einen, aber damit durfte ich nur so mit so einem Übungsgestell dran, wenn ich mich recht entsinne, fliegen. Ja, dann war das aber noch was Besseres. Also dann war das schon was richtig Gutes, oder? Weil so Übungsgestelle gibt es ja eigentlich auch. Das war auch so ein ganz günstiger, so, weiß nicht, was der gekostet hat. Ich möchte jetzt meinem Bruder nicht zu nahe treten, aber das war schon irgendwie so, weiß nicht, ein Zwanni oder ein Fuffi oder sowas. Also nicht irgendwie sowas Hochprofessionelles. Ja, aber die sind doch schon recht cool. Also der war jetzt zwar nur für Indoor gedacht, aber so in einer Altbauwohnung kann man da ja schon ein bisschen mit rumfliegen. Ja, ich habe da jetzt mir so ein Teil geschossen, das ich weiß gar nicht, muss mal überlegen oder gucken im Internet, was man hierzulande dafür bezahlt. Ich glaube, da legt man auch mal so 50 oder 60 Euro einmal auf den Tisch und dann hat man alles, da ist so Fernsteuerung mit dabei. Mhm. Und ja, so erstmal hast du halt, es ist ein Vierkanal-Hubschrauber, so, das heißt, oder fangen wir doch mal vorne an, die ganzen kleinen billigen, die sind, ich glaube, Dreikanal. Das heißt, du hast irgendwie hinten den Heckrotor parallel zum Boden stehen und nicht so wie bei einem normalen Hubschrauber und hast obendrauf zwei gegenläufig drehende Rotoren. So, ja, dass du halt dann so diese Koaxialhubschrauber oder sowas heißt das, glaube ich. Ah, okay, gut. Das hätte meine nächste Frage dann irgendwie beantwortet, die ich bezüglich der ganzen Geschichte in dem Thema generell habe. Schön, danke. genau, die drehen halt gegenläufig, ne? Und dadurch hast du halt dieses Wegdrehen ausgeglichen und die lassen sich relativ einfach steuern. Mhm. Und der richtige Hubschrauber, so wie er auf der Autobahn landet oder am Krankenhaus, der wäre, wenn du den 1:1 auf Fernsteuerung umsetzt, ich glaube ein 6-Kanal-Hubschrauber. Und okay. Ja, die Zwischendinger, die du kriegst, sind halt 4-Kanal-Hubschrauber. Das ist so ein Ding, was ich mir jetzt geholt habe. Und da hast du hinten der Heckrotor, der dran ist, der ist bei dem Modell nur zur Zierde. Das heißt, der wird überhaupt nicht angetrieben oder benutzt. Und ja, du so hast, einen hatte mein Bruder auch. Genau, du hast oben halt auch zwei gegenläufige und dann hast du wie beim großen Hubschrauber auch so eine Taumelscheibe, womit du den Rotor nach vorne und nach hinten neigen kannst. Und rechts und links. Und dann kannst du halt ja so Parallelbewegungen machen, so wie wenn man bei Doom auf die bei Quake auf die Rechts- oder Linkstaste gedrückt hätte. Ja, so dieses Sliden oder wie das auch mal heißt. Strafen, glaube ich. Strafe, ja. Ja, kommt auch besser hin als Slide. Ich glaube, beim Hubschrauber heißt es Gieren oder so. Nee, oder Rollen? Ich weiß es nicht. Aber sind das nicht Gieren und Rollen auch Begriffe vom See? Ich sag jetzt lieber nichts. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Gieren und Rollen. Ich weiß es auch nicht. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie was anderes ist. Und du hast halt eine Achse mehr, mit der du arbeiten kannst bei denen. Ja. Und ja, das ist schon sehr spaßig. Der ist jetzt auch, hat irgendwie, was hat denn da, einen Durchmesser? So ein bisschen mehr als ein DIN A4-Platz, so Rotorgröße, ja doch, kommt hin. Irgendwie, ich glaube, ja, 25 oder 27 Zentimeter oder sowas. Also kannst du damit auch Indoor fliegen? Ja, der ist eigentlich nur für Indoor. Du kannst ihn aber, weil er halt relativ stark ist, auch Outdoor fliegen. Und ich habe ihn irgendwie im Garten mal hochgejagt und ich bin noch nicht so sicher, deswegen habe ich ihn gleich wieder runtergeholt. Okay. Ich muss noch ein bisschen üben damit. Aber was total geil ist an dem Ding, für den Preis ist halt, du hast so eine digitale Fernbedienung mit dabei, wo du die Ansteuerung von jedem einzelnen Kanal nochmal definieren kannst, so ob der Motor halt mit 100% oder mit 0% anspringt, wenn du den Stick voll aussteuerst. Okay. Und das geht halt in 1%-Schritten für jede Achse. Und das ist halt total geil, weil da kannst du das Ding halt irgendwie auf Anfänger- und auf Expertenniveau einstellen. Und oh, wie weit man kann man den dann auch so logarithmisch einstellen oder so? Binär. Fliegt oder fliegt nicht. Ja, das ist gut, ja. Dann kannst du ihn dann auch irgendwo einsammeln, dann demnächst, ne? Der Binärhubschrauber, ja. Ja, und das ist jetzt aber dann schon so, wenn dann draußen irgendwo jemand hustet, dann fällt der runter, oder? Kann ich dir noch nicht sagen. Muss ich noch ein bisschen länger fliegen. Also der hat schon ordentlich Power, aber wenn du den halt auf Vollpower fliegst, ist der auch sehr empfindlich von der Steuerung. Und wenn ich ihn draußen, wenn ich ihn raushole, dann muss ich aufdrehen und dann komme ich nicht klar mit dem Ding. Aber ich habe jetzt 2 Tage Urlaub und einen Tag davon ist mein Kleiner im Kindergarten und ich habe mal einen Vormittag frei und da kann ich mal hier schön Hubschrauber fliegen. Ja, dann wünsche ich dir ja gutes Wetter und wenig Wind. Guten Flug sozusagen. Ja. Aber da steche ich auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Link zu einem YouTube-Video rein von so einem Typ, der den testet, wo man sehen kann, dass du den auch als Anfänger, als erstes Modell dir durchaus holen kannst, weil der nimmt den, hält ihn parallel zur Wand, gibt Vollgas und lässt ihn los und einfach bam, bam, bam gegen die Wand ran. Und der hält halt auch voll was aus. Das ist total cool. Empfehlung von mir. Ja, also ich darf, glaube ich, nicht so viel Spielzeug hier anschleppen. So groß ist die Wohnung gar nicht. Ja, das ist jetzt auch so, wir haben ein relativ großes Wohnzimmer hier, wo du, was aber eigentlich schon für dieses Ding zu klein ist. Und draußen ist halt ja zu frei, also, da habe ich noch ein bisschen Schiss. Ich glaube, es gibt ja auch so Leute, die das in Vereinen oder sowas machen, die mieten sich dann halt Turnhallen. Das wäre, glaube ich, noch relativ cool. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wo du mal so ein großes Gebäude hast, wo du das Ding halt mal ein bisschen rumheizen lassen kannst. Bin schon am Überlegen, ob ich morgen irgendwo das Ding einpacken kann. Aber nee. Vielleicht irgendwo, wo es einen Innenhof gibt, da ist dann auch nicht so viel Wind. Mal gucken. Du wohnst ja auf dem Land, da gibt es sowas. Ey, du könntest in die Kirche gehen, in die alte. Ja, genau. Und ich Christen verwirren. Wir haben eine Erscheinung gesehen. Sie ist am Dach der Kirche geschwebt. Oh nee, Blasphemie ist gar nicht gut. Blasphemischer Podcast, wenn wir von Christen kriegen wir dann 1-Stern-Bewertung auf iTunes. Ja, du hast doch eh schon irgendwie eingestellt, dass es hier explizit Lyrics gibt, oder? Also meinst du, das ist die Aufforderung, es irgendwie mit 1 Stern zu bewerten? Ja, auf jeden. Also da braucht man den ja gar nicht zu hören. Also. Ich habe mir die Nutzungsbedingungen ganz genau durchgelesen und ich glaube, dieses explicit musst du anmachen, wenn du irgendwie mal Arsch sagen willst. Und da ich immer vorsichtig sein muss, weil ich mein Mundwerk zügeln muss. Ich mir gedacht, dann mache ich das lieber gleich mal. Ich finde das halt traurig, weil das zu so einer Art von Selbstzensur ja führt, ja. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du hier deinen Apple hast und hast dann die Parental Controls an oder sowas. Und dann kann dein Kleiner schon nicht mehr auf deinen Podcast surfen, weil der erst ab 18 ist. Ach, du meinst die ganzen Fragen, die ich mir vorhin bezüglich Grundschule gestellt habe, kann ich jetzt gar nicht von der entsprechenden Zielgruppe beantwortet bekommen, weil die das gar nicht empfangen können. Genau, also die dürfen das sich gar nicht anhören, ja. Die können das, da wären wir wieder beim Freiheitsding, siehst du, der normale Mensch kann sich ja auch im freien Internet holen, der ist ja nicht gezwungen, über das iTunes zu gehen. Da bin ich ja unexplicit. Du kannst es für iTunes getrennt einstellen oder was, ob du explicit bist oder nicht. Bei iTunes musst du es halt sagen und bei deinem eigenen Feed ist es ja egal. Aber ich glaube, egal, das ist schon wieder so ein technisches Thema. Nee, eigentlich gar nicht. Das hat ja überhaupt nichts mit Technik zu tun. Das ist ja das Problem, weil die Leute drüber entscheiden, die Recht machen und die haben ja meistens keine Ahnung von sowas. Meinst du, die hören sich alle Podcasts an und geben so explicit Kriterien, die man irgendwie so wie die Wikipedia-Relevanzkriterien musst du erfüllen. So, weißt du, das explicit ist wahrscheinlich wie so, wie heißen diese Belohnungsdinge auf so, auf diesen Social Foursquare-Dingen, so ein Badge. Genau. Explicit ist so ein Badge. Wenn du es schaffst, irgendwie 10 Folgen rauszubringen und in jeder Folge irgendwie einmal Arsch zu sagen und alle 5 Folgen nochmal irgendwie Hitler, dann kriegst du das explicit Badge. Ja, also ich kann mich noch dran erinnern. Du weißt, dass die Home Invasion, die war so beliebt, weil explicit Lyrics drauf war. Ja, das wollte ich ja mit Tom letzte Woche nicht anreißen, aber das war, glaube ich, meine erste Musikkassette. Ja, da warst du auch verdammt stolz drauf. Ja, ja. Das war so die Zeit, wo man als Kind den ersten Walkman hatte. Und dann bin ich irgendwie mit meiner Mutter noch in den örtlichen Musikeinkaufsladen gegangen und habe gesagt, hier, jetzt habe ich einen Walkman, da brauche ich auch mal irgendwie eine Originalkassette und nicht nur so aufgenommener Radiokram. Und hat's gemeint, such dir mal was aus. Und da hatte ich noch irgendwie so im Hintergrund hier der Isch, der hat gesagt, hier, guck mal, Eistee. Und dann weiß ich noch, dass ich die CD bekommen habe, was mich eigentlich heute noch wundert, weil wenn ich mir überlege, wie das Cover von dem Ding aussah. Das war nicht nett, ja. Wie alt ist man in der 5. Klasse denn? Auf jeden Fall zu jung für die bösen Sachen, die da drauf gesagt werden. Das hat man ja noch nicht so richtig verstanden. Ja, ich glaube auch. Das ist so ein bisschen die Idee von den Eltern dahinter. Ach, lass die Kinder das doch hören, die sind eh zu blöd, das zu verstehen. Siehst du, und jetzt machen wir hier selber explicit shit. Alter. Alter, genau. Ja, aber jetzt hast du mich wieder aus dem... Jetzt hatte ich vorhin so eine Überleitung zu hier dem nächsten Ding, aber jetzt habe ich das wieder verpeilt. Du hast die Überleitung... Ich habe die Überleitung verpeilt. Alter, wolltest du mit Fortbewegungsmitteln weitermachen oder mit Erfrischungsgetränken? Ich wollte mit der Achterbahn weitermachen. Mit der Achterbahn? Oh ja, das war cool. Du bist so ein Achterbahn-Fiend? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin bestimmt seit Jahren nicht mehr Achterbahn gefahren. Und ich komme ja jetzt auch in das Alter, wo man so Sachen besser nicht mehr macht, ohne vorher sich darauf mental einzustellen. Ja, und da, das war eigentlich ein Geburtstagsgeschenk. Also jetzt nicht für mich, sondern für jemand anders. Und da waren wir zusammen in Soltau, in dem Heidepark. So ein Freizeitpark? Ja, das ist ein Freizeitpark. Das ist irgendwie nördlich von Hannover. Ich glaube, den kenne ich gar nicht oder kenne ich nicht so richtig. Ich weiß es gar nicht. Das ist der mit diesem, wie heißt die, Kolossus, mit der weltweit größten Holzachterbahn ever. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich schon mal da war oder ob ich die nur irgendwie vom Sehen kenne. Also vom Hörensagen auf jeden Fall, aber ich glaube, ich bin da noch nicht mitgefahren. Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt retrospektiv, also ich fand es echt nett, weil wir hatten so einen Tag erwischt, wo nicht viel los war und eigentlich auch echt kein gutes Wetter. Vielleicht war deswegen nicht so viel los. Und wir sind relativ früh hingekommen und sind sozusagen durch die ganzen coolen Achterbahnen einmal durch gewesen, bevor es richtig losging. Aber andererseits bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, weil die sind verdammt kurz, diese Achterbahnen. Also du hast gar nicht so die Chance, dass es dir mal so richtig schlecht wird oder du ein bisschen durcheinander bist und im Gleichgewicht sind, weil die immer schon gleich wieder fertig sind. Die sind wahrscheinlich genauso berechnet. So, je nachdem, wo du lebst, haben die Achterbahnen so eine gewisse Durchschnittsfahrtlänge, sodass es dem gemeinen Bürger gar nicht schlecht werden kann. So in Asien zum Beispiel, da sind die Leute irgendwie ein bisschen härter drauf, da können die Achterbahnen auch mal irgendwie 30% länger sein. Aber da gibt es bestimmt irgendwie so eine ermittelte Durchschnittslänge. Ist das jetzt sozusagen so eine Theorie oder? Nee, das könnt ihr ab in 2 Stunden sogar bei Wikipedia lesen. In 3 Stunden dann nicht mehr. Aber das ist 1 Stunde lang wahr. Das ist okay, stimmt. Was auf Wikipedia steht, ist wahr. Das ist ja so eine Grundannahme. Auf jeden Fall. Achterbahnen finde ich ja generell cool. Ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich die, obwohl 2 oder 3 Jahre her ist, glaube ich, meine letzte Achterbahnerfahrung. Aber da bin ich nur einmal irgendwie gefahren. Als Kind hatte ich mal so ein prägendes Erlebnis. Da waren wir auf so einer Jugendfreizeit und sind einen Tag in den Hansapark gefahren. Irgendwo oben in, wo ist das denn? Das klingt so nach Hamburg. Nee, nicht Hamburg, aber so Ostseeküste. Und dann, keine Ahnung, gucken wir einfach mal später irgendwie und schreibe ich unten in die Comments rein. Und da war auch der Tag vom Wetter her relativ scheiße. Und da gab es so eine Achterbahn mit, die hatte einen Looping und ist dann irgendwie noch ein bisschen zack, zack, zack, zack, bumm und irgendwo unten rein, hat gequietscht und war fertig. Und dadurch, dass da so wenig los war, haben wir zu dem Typen gesagt, hier, wir bleiben jetzt einfach sitzen. Und da sind wir 28 Mal hintereinander Achterbahn gefahren und das war cool. Ja, das wäre ja immer geil gewesen. Ja. Das würde ich, Ja, wir glaube ich, sind. heute auch noch mehr genießen als damals, als als Kind, weil, ja, wann kommt man da mal dazu? Ja, aber wann bist du als Kind dazu gekommen? Also, ich weiß ja nicht. Ja, war halt Glück irgendwie oder Pech, weil wir konnten halt auch nichts anderes an dem Tag machen, weil wir sind halt nur Achterbahn gefahren, aber dafür habe ich jetzt die Geschichte zu erzählen. Ja, das also haut auf jeden Fall rein. Also wenn ich überlege, bei uns hier in Frankfurt gibt es ja die Dippemess, ja, und da kannst du auch hingehen, Achterbahn fahren, aber da fährst du einmal Achterbahn und dann bist du arm. Ja, das ist ja generell irgendwie dieses, ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwie mit Tom oder sowas, so Vergnügungspark, Eintrittspreis gegen, wie heißt das, Düppemess, Kirmes, Volksfest, Schützenfest ist es doch bei in, euch, ja, oder? oder Vergnügungsfestname hier. Ja, das kannst du halt vergessen, oder? Obwohl so ein Vergnügungspark, da latzt halt auch ordentlich Eintritt, aber gut, wenn du das halt jetzt mit 28 oder 25 mal Achterbahnfahren hochrechnest, bist du auch wieder gut dabei. Ja, so ganz im Ernst, also wenn ich überlege, ich wäre jetzt alle die Sachen, die wir da gefahren sind, irgendwie auf ein Volksfest gefahren, also da hätte ich ja mal. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir Eintritt bezahlt haben, aber es war weniger günstiger, als ich dachte. Und also da kannst du vielleicht zwei, dreimal Achterbahn fahren auf der Dippemess hier und dann hast du den Eintritt auch abverballert. Also mein geilstes von diesen Fahrterlebnisdingern, das hatte ich auch als Kind, da war ich mit meinen Eltern in USA gewesen, in so einem Disney-Ding. Ja. Und das, was halt haften geblieben ist, weil es damals genau die Zeit war, das war so der Back to the Future Action Ride. Wie geil. Und das war halt, ja, es war irgendwie zu der Zeit, ich weiß nicht genau, wann die Filme rauskamen, aber gefühlt irgendwann zwischen Free TV Teil 2 und Teil 3. Also, keine Ahnung, muss ich nochmal jahresmäßig gucken, aber halt gerade genau im Hype. Und dann sind wir halt auch dahin und ich habe halt die ganze Zeit den Eltern in den Ohren gelegen, wie du das halt so kennst. Na, wir fahren dahin, wir machen das, wir machen das. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz auf Pause drücken, ich bin sofort da. Tu das. So, da sind wir wieder. Kurze Zwangspause. Ich glaube, irgendwie Achterbahn und der Back to the Future Ride war das Thema. Stimmt, genau. Genau. Der Achterbahnpark in Amerika. Ja, und das ist halt irgendwie, ich weiß, dass es da auch noch so Indiana Jones Achterbahn Loren-Imitationsdinger gab, aber das ist nicht so hängen geblieben, weil da war halt irgendwie so, ja, das Back to the Future Ding hat halt so. Ja, hatte mich halt irgendwie so mitgenommen, dass ich gesagt habe, ja, ich renne da gleich hin und da musste es da auch, obwohl das, ja, wir waren halt nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind, sondern kurz nach Öffnungszeit dahingerannt, einmal quer über den Platz drüber und gleich eine Schlange von 60 Minuten anstehen. Und Okay. da ist es halt so, dass die Anstelldinger halt auch nochmal Show für sich sind. Also du gehst dann halt da durch, hast draußen erst so den Wartebereich und irgendwann kommst du in das Gebäude rein und dann laufen überall schon so Monitore mit Ausschnitten aus den Filmen und dann sind so animierte Puppen gewesen, die halt relativ menschlich aussahen mit Stimmen, Lippen, die sich bewegen und Texte, die dir erzählt werden und du warst dann halt schon mitten in diesem Filmding drin, ne? Und ja, dann nach diesem ganzen Anstellding steigst du halt in so ein Fake-Plastik-DeLorean ein. Der war Mit doch so. aus Edelstahl, verdammt. Ja, genau, aber der im Disney-Ding war halt irgendwie, ja, der war auch aus Disney-Stahl. Und ja, da war halt immer so ein DeLorean, wo vier Leute sich reingesetzt haben und die waren so in Kabinchen voneinander abgetrennt, ne? Und dann, als es losging, wurden die unten alle an so einer Stange so hochgeschoben. Und dann hattest du so eine 360-Grad-Leinwand um dich rum. Ja. Und das Auto war in so einem Kugelgelenk unten an dieser Stange aufgehängt und konnte halt in alle Richtungen gesteuert werden. Und dann war halt so der Flugride aus dem zweiten Teil irgendwie, ja, nicht so wie im Film, aber halt extra für dieses Rundum-Koppelkino-Ding halt gefilmt und gemacht, ne? Und der Wagen hat sich halt analog dazu bewegt, wo du drin saßt. Also das war quasi nicht so eine Achterbahn, sondern so wie so ein Flugsimulator oder Ja, so. genau, wie so ein Flugsimulator mit rundum Koppelkino und das Ding bewegt sich halt genau und du sitzt dann halt in diesem Auto Cool. drin und das hat geprägt. Also das habe ich ja einmal, so ein Rundum-Kino mit so einer super Leinwand habe ich ja einmal miterlebt, und zwar sogar ohne, dass sich der Boden bewegt hat. Ja, also du hast da drin gestanden und hast da so eine Achterbahnfahrt gehabt, und am Ende ist der, also die war, das war echt heftig, weil das war so eine, weiß nicht, die Leinwand hat irgendwie so 180 Grad gehabt. Ja, und am Ende ist die Achterbahn stehen geblieben, so ruckartig, und da sind wirklich einige Leute ganz übelst nach vorne gekippt, weil sie die ganze Zeit so mitgegangen sind. In so einem Koppel-Rundum-Kino war ich auch irgendwie als kleines Kind mal in so einem Vergnügungspark mal drin, aber da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Also das ist nicht hängen geblieben. Das müsste ich jetzt irgendwie nochmal machen, um dann Urteil abzugeben. Ja, aber Back to Future ist ja echt ein gutes Thema, ja. Du warst da schon so ein bisschen Fan, gell? Weil du hattest ja auch mal so eine coole silberne Brille, ne? Ja, das war hier so eine Werbegeschenkbrille von irgend Ja, so einem, genau. von so einem lokalen Filzfirmen-Ding. Einfach so ein Folien, ja, genau wie im zweiten Teil. Ja. Die hatte ich aber, glaube ich, schon früher, die hatte ich schon vom Skifahren oder sowas. Also auf jeden Fall muss ich immer, wenn ich diesen Film sehe und diese Brille, muss ich an dich denken. Ja, cool, das freut mich. So, ja, jetzt bin ich durch die Zwangspause noch ein bisschen aus dem Konzept gebracht worden. Hattest du alles Tolle über Achterbahnfahren erzählt oder ist bei dir auch noch irgendwie sowas? Nö, also ich meine, sowas wie Achterbahnpark in Amerika steht halt noch aus. Also das ist auch auf meiner Liste von Sachen, die ich nochmal machen werde. Also Ist da ist Amerika eh. Ja, ich wollte gerade fragen, wenn du so Achterbahn-Nerd bist, ist da Amerika das, ja, das ist eigentlich schon das Paradies, oder? Überhaupt nicht. Also ich habe mich ja so eingepisst, als wir da an der Achterbahn standen und ich mir gedacht habe, so, ey, du bist schon so lange nicht mehr Achterbahn gefahren, du steigst da jetzt bestimmt ein, und nach der Hälfte der Zeit ist dir so kotzübel. Aber es ging dann doch besser als gedacht. Und ich habe auch so irgendwie, die hatten so eine ganz üble, wo du quasi so über die Kante fährst und dann wirklich, es ging es wirklich senkrecht runter. Und da war ich noch so mutig und habe gesagt, komm, lass uns doch nach vorne setzen. Ich war echt so sauer auf mich selber, als ich da oben saß und runtergeguckt. Ja, wer das noch nicht gemacht hat, ich glaube, vorne sitzen hat den Effekt, dass irgendwie die Beschleunigung und die Bremswirkung halt verzögert im Vergleich zur Strecke ist. Also das heißt, wenn es jetzt bergab geht, dann hast du während der Bergabfahrt bist du halt am Anfang voll langsam und wenn du halt, ja, wenn der Berg schon vorbei ist, dann nimmst du erst richtig Speed auf, weil halt dann die Bahn von hinten erst schiebt, oder? Kein, also so habe ich das nicht betrachtet. Ich habe nur gedacht, ich will hier leben wieder raus. Nee, deswegen, also, das haben wir halt damals bei diesem 28 Mal das gleiche Ding fahren auch festgestellt, dass wenn du die Plätze wechselst, sich halt die Beschleunigungspunkte der Bahn ändern. Ja. Hattet ihr denn dann auch so ein Luschen Looping da drin? Also so ein, also weil ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hat mir das, glaube ich, mal erzählt, dass diese runden Loopings heftiger sind als die, die so eiförmig sind. Diese so Korkenzieher oder? Nee, es gibt einmal Loopings, wo du wirklich einen Kreis machst, und dann gibt es welche, wo du quasi sozusagen, die so ein bisschen gestaucht sind. Also ich würde sagen, den wir gefahren sind, aber da kann ich nachher auch nochmal nach einem Link gucken, aus der Erinnerung jetzt würde ich sagen, der war kreisrund und ja, du bist den halt gefahren, so wie du so ein Schreibschrift E schreiben würdest. Nur halt rund. Also unten rein, Okay. einmal rum und wieder raus. Wobei gefühlt, glaube ich, auch in der Mitte, wenn du in der Mitte saßt, du oben am Scheitelpunkt halt relativ langsam warst. Aber Looping-Vergleiche kann ich nicht machen, weil ja, da bin ich seitdem zu wenig oder in zu unregelmäßigen Abständen gefahren, um das vergleichen zu können. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich jetzt mal so einen Korkenzieher oder so ein Außenfahrlooping oder sowas gefahren bin. Keine Ja, Ahnung. das war auch geil. Da hatten wir auch eine, wo du unten dran hingst. Bist du sowas schon mal gefahren? Ich weiß es nicht. Wenn dann, wenn es in diesem Nee, da bin ich nicht Achterbahn gefahren. Das war der letzte Vergnügungspark, wo ich war. Kein Plan. Ich glaube nicht. Also du hast auf jeden Fall die ganze Zeit das Bedürfnis, deine Füße anzuziehen. Nee, da, ja, nee, dann bin ich sowas noch nicht gefahren, wenn dann die Füße so frei hängen. Ja, ja, also die Füße hängen wirklich runter, ja. Und du konntest auch wahlweise deine Schuhe ausziehen, oder nicht? Und ich habe immer drin gesessen und habe gedacht, so besser einziehen, weil ich habe ja schon nicht gerade kurze Beine und... Meinst du, bleibst dann hängen? Ja, natürlich bleibt man nicht hängen, aber das sieht alles echt knapp aus, wenn man sich das dann so anguckt. Ja, so Vergnügungspark wäre auch mal irgendwie so ein Ding, was ich gerne mal infiltrieren würde. So an einem Tag, wo die Betriebsausflug machen, dann da hingehen und irgendwie alleine voll Action machen. Weil zum Beispiel in diesem Park bei Karlsruhe da unten, wie heißt der denn? Holiday Park heißt, nee, Holiday Park, keine Ahnung. Es gibt noch einen Europa-Park irgendwie. Nee, aber da gab es halt auch so eine Wasserbahn, wo du durch bist, die halt auch geflutet, so eine Wildwasserbahn, genau. Ja. Und an dem Tag war es voll heiß und da hatte ich instige Lüste, einfach so in diese Wildwasserbahn reinzuspringen, ohne dieses Ding, auf dem du halt sitzt und einfach dich so da durchtreiben zu lassen den ganzen Tag. Ja. Freizeitpark. Das sollte man mal. Ja, du hast dann ja irgendwann eine Ausrede. Ich rufe jetzt zu nichts auf. Was heißt aufrufen? Weiß nicht, wenn hier irgendjemand bei einem Freizeitpark arbeitet und einen Betriebsausflug plant, ne, dann sagt mir mal Bescheid, ich helfe euch gerne bei der Planung. Oh ja, wir machen dann auch Vertretung. Ja, genau. Also so, was ich mir in dieser unten Hängachterbahn gedacht habe, was ja wirklich gut käme, wäre so, wenn man so in der letzten Kurve an dem letzten Pfosten so einen ganz großen roten Blutfleck hinmacht und irgendwie so zwei abgeschlagene Beine hinnimmt. So mit Schockeffekten arbeiten, ja. Ja, genau, so, oh scheiße, jetzt wird's wirklich knapp. So die Texas Chainsaw Massacre Wildwasserbahn. Ja, genau. Da musste ich unter den Kettensägen wegducken. Ja. Das wäre so. Warst du mal, das ist ja auch so ein Thema, ich muss erstmal hier nochmal irgendwie was regeln, genau so, da redet nämlich gerade jemand bei Musik, das ist nicht gut. Ja, das haben wir ja vorhin gelernt, hab ich das. Das ist scheiße, aber egal, Geisterbahn, bist du geisterbahnfest? Oder was weißt du denn über Geisterbahnen? Also gar nichts, weil ich immer die Augen zumache, wenn ich reinfahre und wieder auch, wenn ich rausfahre. Nee, also, weiß nicht, also, ich, also jetzt halt die letzten, an die ich mich erinnern kann, die fand ich einfach nur schlecht. Weil ich würde sagen, es gibt ja zwei Arten von Geisterbahnen, oder? Es gibt ja so einerseits die Geisterbahnen, wo irgendwie hier so komische Plastikviecher, Geräuscheffekte und Stroboskope verbaut sind. Und dann gibt es noch welche, wo so professionelle Erschrecker arbeiten. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo war das... Nee, das kriege ich nicht mehr zusammen, das ist so lange her, aber ich habe irgendwo mal entweder was gehört oder was gesehen. Ich würde fast drauf tendieren, dass es entweder irgend so eine Hörer-Talk-Sendung war oder ja am ehesten sowas, entweder irgendwie sowas Holgi-artiges oder so, irgendein Domian-Mitschnitt oder sowas. Und hat ein Typ angerufen und hat mit einem anderen gequatscht, der als Erschrecker in der Geisterbahn arbeitet. Und ja, das würde ich gerne nochmal hören. Es ist aber auch kein, also wenn dich jemand fragt, so, was machst du denn beruflich und so, ja, ich bin Erschrecker. Ja, ist doch geil, oder? Das ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Ja, aber da musst du doch auch scheiße aussehen, oder? Das ist ja dunkel. Gibt ja Stroboskope und so und Masken. Du musst den Leuten halt von hinten nur irgendwie an die Kehle packen oder sowas, mit so einem Rambo-Messer rauskommen. Okay, Erschrecker in der Achterbahn. Geisterbahn. Obwohl Achterbahn Erschrecker. Ja, Achterbahn, so wie Geisterbahn. In der Achterbahn musst du schnell sein, wenn du die Leute erschrecken willst. Auf so einem eigenen Wagen, Parallelschienen. Auf der zweiten Ebene. Gut, hätten wir Achterbahn-Themen auch geklärt. Da muss ich jetzt mal wieder umswitchen, weil hier wir haben ja noch die interaktive Themenliste. Da gucke ich jetzt einfach mal drauf, ob da irgendwas steht oder ob dir was einfällt. Ich lasse dir immer das Wort. Also was mich ja sehr beschäftigt hat, was ja auch so direkt zur Achterbahn kommt, hat ja auch was mit dem erlebnisorientierten Jugendlichen zu tun. Wir hatten jetzt ja im Augenblick in Frankfurt, haben wir ja mal fleißig diese schönen Demos von der Occupy-Bewegung. Und da ist mir aufgefallen, dass die Demonstrationstermine hier in Frankfurt irgendwie anscheinend immer total arbeitnehmerunfreundlich verlegt sind. Ja. Weil die waren jetzt ja die letzten beiden Wochen samstags. Also wenn ihr da was organisiert, macht das beim nächsten Mal bitte mal am Sonntag. Definier doch mal arbeitnehmerunfreundlich. Naja, also ich bin ja Montag bis Freitag für Arbeit unterwegs und dann muss ich alle meine Erledigungen am Samstag machen. Das kenne ich ja. Ja, und dann ist dann sozusagen so die Demo, wo man dann denkt, dass man da ja auch mal wirklich hingehen könnte, weil es ja auch um was geht, was einen auch betrifft, dann ausgerechnet dann, wenn man auch einkaufen gehen muss, um wieder was zu essen zu haben. Ich tue mich jetzt mal wieder outen oder ich tue einfach mal die Gelegenheit ergreifen und zu sagen, ich bin ja jetzt mit der ganzen Occupy-Geschichte noch nicht so hundertprozentig tief drin und informiert, ne? Aber beinhaltet das Occupy nicht, dass diese Demo nicht irgendwie nur von Samstag 12 bis 14 Uhr ist, sondern dass die halt da irgendwie seit Tagen, Wochen, Jahren schon immer irgendwie lagern? Ja, schon immer trifft es ganz gut, ja. Also ich weiß gar nicht, wie lange die schon sind, aber die sind hier bei uns in Frankfurt. Vor der Europäischen Zentralbank haben sie schon so ein, naja, kleines Zeltstädtchen aufgebaut, ja. Also es sieht noch sehr, sehr brav aus. Also die campen da schon so rum und machen ihr Ding, aber es gibt da nochmal so gesondert die Superdemonstration, wo dann auch die anderen Okkupisten anreißen können. Genau, also jetzt die letzten beiden Samstage halt. Und vorletzte Woche hätte es fast geklappt, wenn mein Arbeitshandy nicht geschellt hätte. Warst du mal da? Ja, eben nicht, ja. Also so vorbeigefahren und angeguckt, ja. Was ich ja total interessant finde und auch in einem Fremdpodcast gehört habe, ist, dass im Zuge dieser Occupy-Bewegung sind ja auch jetzt ganz viele von den Anonymous-Leuten auf den Straßen, ne? Und die haben ein Sonderrecht für Demonstrationen, wenn die sich, ich weiß nicht, ob die sich als Organisation da anmelden müssen oder ob die sich dann einfach bei gewissen Stellen irgendwie da mal, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber die haben halt ein Sonderrecht bezüglich der Vermummung, dass die ihre Masken tragen dürfen. Ich habe mir irgendwo mal sagen lassen, dass das geht, wenn man seine Maske registriert und irgendwie mit einer eindeutigen Kennzeichnung versieht. Aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt ja, das weiß ich auch nicht, aber Story das, war oder so. Das ist doch mal cool, dass es für so eine, ja, das ist so eine relativ, ich würde jetzt mal sagen, junge Bewegung schafft, sich da irgendwie schon Sonderstellungen einzuräumen, obwohl jetzt so Demonstrationen nicht wirklich das Neueste in der Geschichte sind und halt irgendwelche Gruppen, die das seit Jahren machen. Ich meine, guck mal, Gewerkschaften, die gehen da seit gefühlt immer hin und tun irgendwie Fahnen schwenken und Trillerpfeifen pfeifen und kriegen nichts gebacken und jetzt kommen irgendwie so ein paar Anonyme an und auf einmal werden Demonstrationsrechte geändert, angepasst oder sonst was. Bist du dir da sicher? Also ich dachte eigentlich, dass das Vermummungsverbot sowas typisch Deutsches ist. Also dass du auf Demos einfach dich nicht vermummen darfst. Ja, es kann ja sein, dass das was Deutsches, was ich cool finde, ist, dass es so eine Bewegung schafft, halt dieses Verbot, was so existiert, halt nicht auszuhebeln, aber da gleich eine Sonderregelung zu bekommen. Und so andere Interessengemeinschaften, die halt so für Demonstrationen sind, die ja kümmern sich halt nicht um sowas oder ja. Ich meine, guck dir es gibt Gewerkschaften, es gibt die Nazis, es gibt die Linken, die machen alle ihr Ding, aber die müssen sich halt alle an die gängigen Regeln halten. Und da hast du halt irgendwie so eine Regelanpassung, die da irgendwie stattgefunden hat. Also oder sehe ich das irgendwie falsch? Ich weiß nicht, ich habe da jetzt irgendwie keine Info, dass sozusagen, dass es da irgendwelche Ausnahmeregeln gibt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwie was auf Bundesebene existiert oder ob das Landesrecht ist oder ob das vielleicht sogar auf Ebene der Stadt oder sowas. Wahrscheinlich war das irgend so ein kaputter Podcast aus Berlin und daher ist eh wieder alles anders, weil alle, die von da podcasten, sagen ja, dass es da irgendwie rechtsfreier Raum ist. So bezüglich Ordnungswidrigkeiten oder sonst was. Ja, wobei natürlich in Berlin ja auch die Gefahr besteht, die höchste Gefahr besteht, auf einer Demonstration verprügelt zu werden. Also ist das ja hier alles etwas friedlicher. Ich bin gar nicht so demofest. Ich war einmal irgendwie auf irgendeiner Studentendemo, wo es um Studiengebühren ging, aber da war ich schon kein Student mehr. Da habe ich nur noch irgendwie in einer studentischen WG gewohnt und habe gesagt, oh, gehe ich mal mit und gucke mir das Ganze mal an. Aber ja, das war halt in Wiesbaden und da ist man halt irgendwie über so einen Platz gelaufen und über so eine Straße gelaufen und ja, das war es dann halt auch. Warst du damals nicht mit in Bonn? Genau, da wollte ich jetzt gerade noch hier drauf hinaus. Okay, dann schieß los. Was war das denn? Weißt du das noch? Dann erzähl mal, weil ich Das müsste jetzt ist erst der überlegen. einzigst unentschuldigte Fehltag in meiner ganzen Schulkarriere Scheiße, gewesen, würde ich jetzt warst mal du das tippen. nicht sogar, wo ich jetzt die ganze Pointe der Geschichte, warst du da nicht sogar der Hauptbeteiligte? Keine Ahnung, also wir hatten das irgendwie nur mitgekriegt halt, dass waren wir dann in der 12. Klasse, oder? Das war irgendwie. Nee, das war noch früher oder das war noch hier irgendwie Realschulzeit. Nee, wir waren auf der FOS schon. Was waren das für eine De Das war Demo gegen Studiengebühren. Und wir haben damals gesagt, ja, wir werden ja auch demnächst studieren und cool finden wir das auch nicht. Und das hatte damals der Asta von der FH Fulda organisiert. Da war ich nicht dabei. Da warst du nicht Da war dabei. ich nicht dabei. Bist du da sicher, dass du da nicht dabei Ich wollte warst? auf eine andere Geschichte hinaus, aber erzähl du erst mal deine Ja, Geschichte und dann würde und ich da sind sagen, wir dann hingefahren, ja. ja Also ich fast die ganze Klasse, ja. Hatte ich und das Gefühl. Vielleicht sind die anderen auch einfach nicht zur Schule gegangen oder so. Ich weiß, wir haben nur am Ende von unserer Klassenlehrerin damals Ärger gekriegt. Die hat gesagt, ey, wie blöd seid ihr denn? Wenn ihr gesagt hättet, dass ihr da hin wollt, dann hättet ihr da auch hingekonnt, ohne dass ihr einen Fehltag im Zeugnis hättet stehen gehabt. Nee, Ja, also und da sind wir nach Bonn gefahren, ja. Und ich weiß gar nicht, wer das. Ich weiß gar nicht, ob das meine Mutter gewusst hat oder sowas überhaupt. die Geschichte, die ich jetzt irgendwie noch im Kopf habe bezüglich Demonstrationen, die ging irgendwie so, dass wir auch, das war zur Schulzeit gewesen und es war irgendeine Demonstration, die auch bundesweit von den ganzen Schülern und Lehrern irgendwie gemacht wurde und da ging es auch irgendwie um irgendwas, Bildungspolitik, eigentlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das war so ein Riesending, wo ends viele Schüler nach Bonn gefahren sind und da demonstriert haben. Das muss so Okay. irgendwann in den 90ern gewesen sein. In den frühen 90ern müsste man danach nochmal rausgoogeln. Ja, die Und dann, frühen 90er. Ich weiß ja nicht mehr, was ich gestern gefrühstückt habe. ja, Haferflocken. Okay. Genau, und so wie ich das im Kopf habe, ist da einmal versammelt die komplette Klasse hingefahren und hat halt so einen Bus organisiert und aber auch von der Schule die ganzen anderen Klassen. Und ich weiß, dass wir von dem Bus, mit dem wir gefahren sind, einen vergessen haben. Und dann einfach ohne den heimgefahren sind. Und der dann irgendwie alleine in Bonn stand und das war irgendwann so zwischen der 5., 6. und Nee, 7. das war in der Klasse. FOS. Das war in der FOS? Ja. Dann ist entweder mein oder dein Zeitverhältnis gestört. Aber ich kam mir da viel kleiner vor. Das kann doch nicht sein, dass es das irgendwie schon kurz vor der Volljährigkeit war. Aber das ist ja auch Naja. egal. Jedenfalls die Geschichte halt, dass wir da hingefahren sind und einen Typ vergessen haben und der dann voll alleine da stand in der Stadt, die voll mit demonstrierenden Schülern waren. Ja, ich kann ich mich auch noch dran erinnern. Also wir haben da irgendwie anscheinend, entweder wir waren auf zwei Demos und wir vermischen da was oder einer von uns liegt verkehrt. Ist ja auch schon lange her, ne? Das ist ja letztes Jahrhundert sozusagen. Das wäre ja Genau. heutzutage mit diesem Schultrojaner, wird das alles gar nicht passieren. Von dem Schultrojaner hast du noch nichts gehört, oder? Das ist der Nachfolger vom. Du bist schon wieder weg? Oh nein. Jetzt habe ich die geilste Überleitung hier in der Geschichte der Podcasterei gemacht. Jetzt ist er weg. Das gibt's doch nicht. Da gibt es halt nur leise Musik und ich warte, bis der Typ wieder online kommt. Das ist doch alles mit dem Internet. Ich werde hier nichts schneiden. Könnte ich also in 30 Sekunden Abständen vorspulen. Oder, ich weiß nicht. Zumindest liegt es schon wieder an der Gegenseite, weil alle anderen sind noch da. Aber die reden nicht mit. Tja, mache ich nochmal die Musik laut so lange. Da kommt er wieder. Ja, ich sag's doch. Ich weiß. Hallo? Also das war. Ja, ich bin wieder da. Das warst jetzt nicht du, der vom Stuhl gefallen ist, sondern ich. Ja, kam die beste Überleitung in der Zeit, in der gesamten Geschichte der Podcasterei kam das noch rüber und deswegen bist du vom Stuhl gefallen und die ab. Ja, also das hat mich einfach so geflasht, muss ich jetzt mal sagen. Wow. Ja, aber der Schultrojaner ist schon echt eine harte Sache, ja. Das kam wirklich noch an, wie geil. Ich habe hier gerade rumgeheult in der Zeit, wo die Verbindung weg war. Und dann Ja, hätten, nee, ich habe ja, mir dann jetzt hätte schon hier, währenddem ich geschwitzt habe und jetzt natürlich auch hier live sozusagen und eher Recherche gemacht habe, was meine Netzwerkprobleme betrifft und jetzt stolz verkünden kann, es liegt nicht am WLAN und es liegt nicht am Airport und es liegt nicht am Speedport, sondern es liegt wirklich am Netzwerk. Das sind esoterische Erdstrahlen. Genau, die strahlen hier irgendwo in meinen DSL-Anschluss ein. Was Das muss ich. weißt du was über einen Schultrojaner? Also ich habe das jetzt nur so am Rande mitverfolgt, weil mich das ja jetzt so nicht mehr betrifft und man ja immer dazu neigt, sich sozusagen über Sachen, die einen nicht betreffen, nicht so sehr aufzuregen. Aber so wie ich das verstanden habe, also unterbreche mich, wenn ich da jetzt daneben liege, geht Nee, es aber ja ich darum, dass. unterbreche dich und werde sagen, dass es auf jeden Fall mal ein Ansatz ist, den man verfolgen kann, sich über Sachen, die einen nicht mehr betreffen, nicht aufzuregen. Ich glaube, ja. Ich kann mich über so viel Scheiße aufregen, da brauche ich mich nicht auch noch über sowas aufzuregen. Ich weiß gar nichts über den Schultrojaner. Ich habe es irgendwie hochkochen gehört, das Thema, und das Einzige, was mir da sofort in den Sinn gekommen ist, ist, England hatte das Ganze doch schon mal, oder? Irgendwann vor einem Jahr oder zwei oder von einem gefühlten Internetjahr war doch mal irgendwie so eine Geschichte, dass in England irgendwelche Laptopper, so Kamera, die Webcam-Ding-Daten ausgewertet haben und dann irgendwie so ein Typ, der Medikamente genommen hatte wegen irgendwelchen Drogengeschichten irgendwie vor der Presse stand. Ich bilde mich nur dunkel dran zu erinnern, genau deswegen, was hatten das, dass sie die Schu auf den Schul, das waren aber doch Schulnotebooks, die sie da verteilt hatten, oder? Das Das waren waren ja. vorinstallierte OEM-Schultrojaner. Die waren gleich auf der Installations-CD mit drauf, ja. Ja, aber ich glaube, jetzt geht es um irgendwas anderes. Also es ging irgendwie wohl darum, dass ja die bösen Lehrer irgendwie Schulbücher rippen oder so, war so der zynische Grundtenor von der ganzen Sache. Und dass man die irgendwie halt finden will, diese bösen Kopien, Raubkopien von irgendwelchen Schulbüchern und dass dafür die Schulen sozusagen Trojaner in Anführungsstrichen, also irgendwelche wie geartete immer auch immer Schnüffelsoftware auf ihren PCs installieren Klingt doch sollen, total wollen müssen. Bullshit, oder? Also ich finde, es klingt ja so wie halt hier, wie heißen sie, EA-Software hier mit ihren Battlefield-Trojanern. Origin. Genau. Da reg ich mich nicht drüber auf. Da würde ich mich eher wieder aufregen, dass mein Rechner das alles nicht packt, ich keine Zeit zum Zocken habe und sonst was. Aber jetzt bin ich wieder abgeschliffen. Das macht Jetzt nichts. muss ich mich wieder einfangen beim Schultrojaner. Ja, der Schultrojaner. Ja, das war Ja. irgendwie. Nee, jetzt bin ich raus. Alter Scheiß, seit dem England zurück. Genau, Ey. ja, genau, hier Rechte und Bullshit, genau. Das Einzige, was ich irgendwie zu dem Thema gut fand, was ich gelesen habe, war, ich weiß gar nicht, wo es war, ich glaube, es war beim FeFo oder sowas, dass sich nicht mal jemand hinsetzt und so Lehrmaterial auf Open Source oder Creative Commons Basis rausbringt. Da war ja auch diese Geschichte mit diesen Das, Kinderliederbüchern und der genau, GEMA da und habe den ich auch dran gedacht. Kindergärten, ne? Das ist ja auch wieder die gleiche Scheiße. So Leute wie irgendwie das Autorenkollektiv von Wikipedia setzt sich zusammen und pumpt da ends die Werke aus dem Boden und es gibt noch alternative Plattformen wie Wikibooks und Wikiversity und der Ja. ganze Kram. Anstatt dass sich da irgendwie mal Interessensgemeinschaften bilden und irgendwie Zeug reißen, was der Gesellschaft hilft. So kollaboratives Schulbuch schreiben. Ja, also das wäre doch eigentlich was ein erstrebenswerter, ja, oder ein guter Ansatz ist. Und dann kann Cornelsen mal heimgehen. Echt jetzt. Ja, aber ich meine, es sind halt echt mal andere Zeiten. Ich habe früher als Kind auch Bücher gelesen und was ist was und Lexika und ich habe während langen Autofahrt mit meinen Eltern habe ich irgendwie das Landkartending hier, Shell Atlas und sowas von vorne bis hinten durchgeblättert und mir den Erste-Hilfe-Scheiß und die Verkehrsschilder und alles Mögliche irgendwie aufgenommen und gefühlt, seit es das Internet gibt, habe ich kein richtiges Buch mehr gelesen. Und Ja, ich habe. ich lese aber mehr als früher. Also, ich habe früher. Ich habe gefühlt, seitdem ich mein iPhone habe, kein Buch mehr gelesen. Ja. Vorher habe ich es vielleicht so auf ein Buch die Woche gebracht. Also. Ja, also, das ist schon, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast. Ich bin aber auch informierter, muss ich sagen. Also, ich meine, früher habe ich Bücher gelesen, heute. Also, was heißt informierter? Also, dem Zeitgeschehen zugewandter. Also, jetzt lese ich halt morgens Podcasts. Ja, Dann oder höre ich Podcasts und lese RSS-Feeds ja, es oder ist halt Blogs oder so. gezielter informiert, ne? Ja. Weil in der Tageszeitung steht halt auch nur das drin, was im Internet gestern schon alt war. Mindestens, ja. Aber gut, ich meine, man neigt aber dann auch dazu, also das habe ich jetzt festgestellt, sich die Informationsquellen herauszupicken, die das berichten, was man auch meint. Oh, da muss ich ja, da kann ich gleich mal eingrätschen und ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, prophezeit und ich habe gesagt, Google stellt den Reader um und ich habe Angst. Und bist du Nutzer von dem Ding? Ja. Und? Ich habe auf meinem iPhone einfach eine App dafür und verwende den eigentlich nur, um auf allen PCs und Macs und Rechnern, die so, auf denen ich mal News lese, die gleichen News abonniert zu haben, die gleichen RSS-Feeds abonniert zu haben und irgendwie so eine Einverwaltung zu haben, was ich schon gelesen habe, ohne den Überblick zu verlieren. Das tut er noch ganz gut. Hast du irgendwie diese Sharing-Funktionen oder das Following-Zeug benutzt? Nee, weil ich keine Leute kenne, die das lesen, was mich auch interessieren würde. Also so, dass ich, was er mir immer vorschlägt, kann ich eh wegklicken. Das war's. Also ich habe es halt einerseits benutzt, um Leuten hinterher zu lesen. Da hatte ich so zwei, drei, vier Leute, wo es ganz interessant war. Und ich habe es andererseits diese ganzen Freigabefunktionen dazu benutzt, um das in diverse andere Kanäle irgendwie reinzupumpen, sei Ja. es teilweise in Twitter, in Facebook oder ja, was weiß ich, Delicious, um es zu bookmarken oder sonst was. Ja. Und das schmerzt gerade extrem, weil da muss ich mir jetzt einen alternativen Workflow überlegen und das passt mir gar nicht. Ja, das habe ich vorhin auch irgendwo gelesen, dass einer, dass sie irgendwie so ein Feature hatten, dass man quasi seine Empfehlungen sich dann wieder als RSS-Stream zusammenstellen lassen konnte. Und da hat einer doch etwas geweint, dass das jetzt auch nicht mehr funktioniert. Und da habe ich gehört, ey, cooles Feature. Ja, genau, und Gibt's jetzt halt nicht mehr. das habe ich halt auch irgendwie ganz lange benutzt, um halt mal irgendwie alles zusammenzusammeln, weil dann halt auch YouTube da reingelaufen ist und so konntest du halt dir mit One-Click halt alles irgendwie in eine Liste schmeißen und hattest deine ganzen, ja, Bookmarks, Leseempfehlungen, Likes, Neudeutsch, irgendwie unter einer Decke. Die One-Ups. Ja. Und das muss ich jetzt alles irgendwie mit dem Google. Nee. Ja, das ist, du musst das so sehen, es hält dich geistig flexibel. Das stimmt. Also du darfst das nicht als, als Rückschlag betrachten, sondern musst das sozusagen als Chance betrachten. Du meinst, man muss immer erst was abreißen, bevor man irgendwie was Neues bauen kann? Ja, bla, ja. Man muss die Platte immer erst formatieren, bevor man. Ja. Ja, weil du musst das ja so, du musst ja gucken, dass du geistig flexibel bleibst. Also ich meine, man neigt ja dann auch dazu, irgendwie so ein bisschen zu verkreisen, wenn man so seine Tools hat, mit denen man klarkommt und so. Und Ich gucke gerade, ob ich eine Überleitung kriege zu irgendeinem Thema mit geistiger Flexibilität. du hast jetzt noch nicht erwartet, dass ich irgendwelche geistig flexiblen Themenvorschläge gebracht habe. Hier steht irgendwas von Hexenverbrennung. Ja, ich habe noch was viel Besseres, weil ich trinke gerade was, das Geist und Körper belebt, ja. Ein Flügelgetränk. Ja, also jetzt nicht wirklich, aber sowas in die Richtung, ja. Dann sind wir die idealen Gesprächspartner. Der Echt, Tom, trinkst du auch immer so tote Gummibärenbrühe oder so? ja, nur der Tom ist ja da nicht empfänglich für. Der hat ja entweder Wasser oder Tee am Start. Oh, Was hast du Tee. denn heute aufgetischt? Ja, also ich habe jetzt hier durch einen Bekannten gibt es ja jetzt die Kids hier, ne, von heute trinken ja alle so coole Energy Drinks. Heute habe ich Rockstar. Oh. Oh. Gefährliches, abmahnwertes Halbwissen, aber ich werde es irgendwie mit einem Link hinterlegen. Von daher ist es nicht meine Meinung, sondern irgendwo nur irgendwas. Aber ich meine, irgendwas gehört zu haben, dass irgendwelche Hauptbetreiber, Fabrikanten des Getränks irgendwas mit der rechten Szene am Hut haben hatten, Oh, sonst was. Scheiße. Das heißt, Das ich muss heißt, jetzt auf Monster du umsteigen. trinkst jetzt Nazi-Saft. Ah ja, wenn das ausgepresste Nazis sind, pff, who cares? Ich weiß Scheiße, ich nicht, bin also Vegetarier. irgendwann stand da mal, ich glaube in der englischen Wikipedia ist da sogar was drin. Das ist eine Quelle, die ich zitieren darf. Aber bis hier hört eh keiner mehr, der abmahnen würde. Nee, also das ist schon zu spät. Du hast schon die Verknüpfung hergestellt zwischen einer Marke und Betonköpfen. Also, er steht hier aber nicht drauf, ne? Also, Auch nicht, ist die Schriftart auch nicht irgendwie so? Das nee, es S ist von nicht einem in Fraktur Rockstar ist geschrieben. nicht ein Fraktur. Ja, ich bin ja Fan von so Chili-Soßen, ne? Und die haben ja ja. auch manchmal so grenzwertige Verpackungen so oder auch Produktnamen so angefangen vom Fiery Fart über die Bleeding Anus irgendwas Soße, ne? Und da hatte ich mal eine hier, die hieß irgendwie Mustard Gas, also hier so Senfgas. Und die hatte halt auch Okay. so die Form von, ja, wie so eine Gaskanne. Senfgasgranate. Ja, genau so. Silbern, gasgranatenförmig. Blitzkrieg in your ass. Die war aber gut. Kann ich auch nochmal Ja, aber. empfehlen. Wer so auf scharfe Soßen steht, da Ja, können wir uns also gerne in den Comments auch nochmal austauschen. ich bin da ein bisschen vorsichtig geworden, seitdem ich von der Habanero mal so einen dezenten Asthmaanfall hatte. Oh ja, gut, das ist natürlich grenzwertig. Dann sollte Ja, man also irgendwie aufpassen. es war im kontrollierten Rahmen. Also mir war bewusst, dass sozusagen dieses Kapzapzin, wie auch immer. Das ist schön, dass das Skype gerade geknackt hat. Das heißt, es Dieses hat keine. Kap-Zap-Kap-Kap-Kap-Zaki. Ja, also auf jeden Fall, dass das in zu hohen Dosen durchaus auch allergische Reaktionen heraufbeschwören kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gehst du das mal vorsichtig an, und ich habe hier auch immer mein Notfallspray irgendwo hier rumfliegen. Also war das jetzt kein Drama. Aber so Tabasco reicht. Ja. Ich habe mir jetzt den schönen Chipotle-Tabasco geholt. Den kann ich auch nur sehr empfehlen. Ja, das sind die Geräucherten, ja. Das ist diese etwas größere. Nicht, nee, ja, die gibt es halt auch in größer wie die normalen, aber die gibt es auch in den kleinen Flaschen. Echt? Die ist ein bisschen dunkler. Mhm. Ist nicht ganz so scharf, aber genau, ist halt geräuchert. Ja, schmeckt echt geil. Also ist für Vegetarier nur zu empfehlen, so zum Aufpeppen von gewissen Fleischsuccheraten. Hattest du mal, kennst du die Original-Chipotles? Also nicht die, warte mal kurz, nicht Also ich die habe sie mal Soße, gesehen, aber sondern ich habe noch nie welche gegessen. sollte man, wenn man auf sowas steht, mal machen. Sind nicht scharf, ist aber ein interessanter Geschmack. Sind sehr matschig, gell? Also Sind sehr fleischig. total matschig, sind so, Ja, sind so gefüllt mit so Tomatenmark-Soßen-Zeug. Tomatenmark-Soßen-ähnliches Zeug, oder? Ja, das ist ich kenne mich mit Fisch oder sowas nicht aus, aber es ist so ähnlich von der Konsistenz, wie wenn man so eine Thunfischdose, ja, so doch so ein bisschen wie so eine Thunfischdose. Es ist halt voll das Glibber Soßenzeug drin, womit die auch gefüllt sind. Und dann holst du die raus. Es schmeckt total geil, aber es kostet Überwindung, nachdem du es gesehen hast. Ja, also ich weiß nur, dass der Grund dafür, dass die so feucht sind, ja, der Grund, das ist der Grund dafür, dass man die räuchert, ne? Also weil man sie nicht trocknen kann oder so war das ja. Ja, genau, und die werden halt gleich irgendwie direkt mit so einer Soße eingelegt. Also du Okay. kriegst sie wahrscheinlich auch irgendwie pur, aber halt nur dann relativ frisch vom Erzeuger oder dann getrocknet, aber ich denke, da hast du dann den Geschmack nicht mehr so. Oder halt eingelegt in so Dosen. Und ich kenne halt nur diese komische Dosenvariante. Also wenn mir mal welche irgendwie unter die Finger kommen, dann werde ich die mal Ich bin jetzt auch einpacken. die ganze Zeit, nachdem ich mir den Tabasco geholt habe, in den Supermärkten auf der Suche danach. Ja, so den Tabasco gibt es ja schon nicht überall. Also ich weiß, ich habe den irgendwo im Feinkost oder sowas mal gekauft. Hier gibt es den, glaube ich, im Kaufland oder sowas. Die sind ja auch bundesweit aktiv, falls jemand sowas sucht in der Umgebung irgendwie. Kann er da gucken. Oder ihr müsst im Internet bestellen. Ja, ne? Bei Wo Amazon kann jetzt? man noch so tolle Chips bestellen. Die verlinke ich auch nochmal. Wer auf so scharfen Kram steht, finde ich bestimmt auch toll. Ja, ich werde mal gucken. Also es macht, wo wir gerade bei Chips sind. Meine Freundin hat so richtig coole gekauft und zwar so Chips aus Gemüse. Kartoffelchips. Nein, eben keine Kartoffelchips. Nee, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube rote Beete, Pastinaken und Karotte frittiert. Pastinaken, ist so eine grüne Packung? Ja, ich weiß nur, ja, ich glaube schon, ja, ich Ich will glaube, jetzt, die habe aber es ich sind auch. draußen auch es ist draußen auch das Gemüse drauf abgebildet und sie ist scheiße teuer, also. Ja, ich glaube, da hatte ich auch mal eine Packung von, aber die waren sehr geil. Die sind so dicker Ja. als normale Chips. Ja, ein bisschen, ja, aber das sind die eh von dieser Marke, weil das ist ja irgendwie so was Englisches und die Engländer machen ja eh die besseren Chips. Machen die Engländer nicht so Essigchips? Oh, das auch, ja. Oh, geil. Und so mit Balsamico-Essig. Nee, da Stehe ich voll drauf. komm ich nicht mit klar. Echt nicht? Boah, ist echt lecker. Also kann ich nur empfehlen. Von Walkers gibt es leckere Balsamico-Essig-Chips. Okay, die schreiben wir dann auch nochmal zusammen. Da haben wir heute fett die Produktempfehlungs Ja, also ja, Rox, da Achterbahnfolge. müssen wir jetzt nochmal recherchieren, ob wir das empfehlen können oder ob wir den Leuten doch eher nahelegen, dass sie Monster trinken sollen. Nein, wir lassen den Leuten die Entscheidung selbst und tun einfach nur den Link reinschreiben und dann sollen die Leute selbst recherchieren und sich ein Bild machen. Ja, aber du weißt, wie das ist, weißt du, ganz schnell, wenn man so die falschen Sachen sagt, ist man dann im Verruf, dass man dann der Nazi-Podcast ist oder so. Vielleicht ist das ein erstrebenswertes Ziel. Du kannst sie dann auch infiltrieren. Die kannst du dazu nutzen, weil ja, musst du einfach mal weiterspinnen. Du nutzt die Leute dann dazu, wenn die Jungs vom Vergnügungspark, ne, wenn die ihren Betriebsausflug machen und du den Vergnügungspark infiltrierst, kannst du die Zeit noch verlängern, indem du die Leute, egal, lassen wir das. Ja, nee, also das geht jetzt auch wieder nicht. Jetzt singen auch schon wieder die Leute im Hintergrund. Dann guck mal, dann weiß nicht. Überlasse ich dir einfach nochmal das letzte Thema. Das letzte Thema. Oder das letzte Wort oder wie auch immer. Das ist ja jetzt Also so hier. zeitmäßig sind wir in dem, wie wir immer so sind. Leicht drüber, aber das ist egal. Und ich will dich nicht abwürgen. Ja, nee, das passt schon. Also ich meine, das macht ja, tut ja auch nicht weh, was fürs nächste Mal zu haben. Das klingt gut. Dann tue ich jetzt wenigstens hier noch kurz Smalltalk machen, während ich hier das komische Outro suche. Irgendwo gibt es nämlich noch das Outro. Ja, weil da hat nämlich der Ishi was Lustiges Der rausgesucht. Ishi, genau hier. Ja, das ist jetzt auch gerade noch so ein netter Pausenfüller, weil die habe ich nämlich zufälligerweise mal live gesehen im Vorbeigehen. Und dachte mir so, ey, Moment, das ist ja ein Gameboy. So in der Fußgängerzone? Nee, die waren bei uns in Frankfurt im Luftbad und haben da zu irgendeinem Event gespielt. im Licht- und Luftbad. Kann man sehr empfehlen. Im Sommer kann man da mal hingehen und kann auch grillen und draußen liegen und auf den Main gucken. Dann erzähl doch nochmal kurz, was die so machen, während ich hier dabei bin und versuche, das irgendwie noch in Echtzeit zu machen und das dann da hinterher nicht mehr schneiden zu müssen, weil da hast du keinen Bock drauf. Arbeitsvermeidung. Ja, also ich habe jetzt gerade den Promotext gar nicht im Kopf, aber sie schreiben auf ihrer Homepage Gameboy meets Lagerfeuer und das trifft es eigentlich ganz gut. Also 8-Bit Gameboy Sound mit Pfadfinder-Gitarre und Text. Was ich jetzt nicht unbedingt so wichtig finde, aber ich finde die Kombination aus 8-Bit Gameboy und Akustikgitarre ist echt geil. Tja, dann versuche ich das doch einfach nochmal den Übergang zu finden und einzuspielen. Ich habe es jetzt zwar auf einem anderen Device, aber wir gucken einfach mal, ob es reinkommt. Dann würde ich sagen, ich wünsche noch einen schönen Abend in die Runde. Ich auch. Und genau. Bis demnächst. Demnächst. Ja, einen schönen Abend noch. Tschüss. Und Sound weg und das Outro. worked all along. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're so alone, alone.